Aber nein, ihre Herzen befinden sich in tiefer Achtlosigkeit davor. Und es gibt bei ihnen andere Taten außer diesen, die sie ausführen.